Der Radio Marabu Flashback im Jahr 2017 kommt nicht um ein ernstes journalistisches Thema drum herum. Es geht um Fake News und Journalist Göbel regte dieses Thema an. Frank, bitte erkläre dich. Ja, Fischer und Göbel haben ja lange bevor sich der Gruselclown mit seiner Hauptparole anschickte, 45. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, da haben Fischer und Göbel schon gefordert: Make Spaghetti great again. Make the Schnitzel great again. Make the Bierbauch great again. Und nicht zuletzt, make the Radio great again. Und jetzt natürlich auch, make the Fake News great again. Wir wollen den Möchtegern-Fake-Newsern mit dieser Sendung mal zeigen, wie es richtig, also fakey, gemacht wird. Und es gab ja auch eine prä-postfaktische Zeit, Frontal 21 im ZDF mit Hauser und Kienzle. Und die haben uns einst angeregt, uns mit Fischer und Göbel zu benennen. Der Fake News Flashback beginnt mit Alexander O'Neill. Fake. Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right tonight. Fellas, we're gonna talk about a girl who's fake, huh? Fellas, can I get you to put your hands together for that? Come on. Flashback zum Thema Fake News, Alexander O'Neill aus den 80er Jahren mit Fake. Und jetzt ELO mit Here Comes the News. Der Anfang dieser Platte wurde jahrelang, jahrzehntelang von einem holländischen Omrop genommen für die Nachrichten. Musik. Medienschau. Here is the news. A cure has been found for good old Rocket Leg. Someone left their life behind in a plastic bag. Action-filled adventure. All the worst from the World Convention. Hier kommt die News im Radio Marabu Flashback zum Thema Fake News. Und unsere Nachrichten haben wir natürlich auch. Radio Marabu Fake News. Radio Marabu gefälschten Nachrichten. Mit Göbel. Ungarn schließt seine Grenze. Zu groß ist der Ansturm der süddeutschen Flüchtlinge, die über Österreich kommen. Diese kauften sich Grundstücke unter anderem am Balaton. Vereinzelt kam es an den Grenzen zu Zwischenfällen mit ungarischen Rechtspopulisten, die Flüchtlinge mit Salamis einheimischer Produktion bewarfen. Der ungarische Premier Viktor Orbán kommentierte: Özbeöztök, wir schaffen das. Jeden Morgen war er pünktlich dran, seine Kollegen sahen ihn fragend an. Sag mal, hast du noch nicht gesehen, was in der Zeitung steht? Er schloss die Türe hinter sich, hängte Hut und Mantel in den Schrank fein säuberlich, setzte sich. Da wollen wir erst mal sehen, was in der Zeitung steht. Und da stand es fett auf Seite 2, Finanzskandal, sein Bild dabei und die Schlagzeile, wie lang das wohl so weitergeht. Er las den Text und ihm war sofort klar, eine Verwechslung, nein, da war kein Wort von wahr. Aber wie kann so etwas erlogen sein, was in der Zeitung steht? Er starrte auf das Blatt, das vor ihm lag, es traf ihn wie ein heimtückischer Schlag. Wie ist es möglich, dass so etwas in der Zeitung steht? Das Zimmer ringsherum begann sich zu drehen, die Zeilen konnte er nur noch verschwommen sehen. Wie wehrt man sich nur gegen das, was in der Zeitung steht? Die Kollegen sagten, stell dich einfach stur. Er taumelte zu seinem Chef über den Flur. Aber selbstverständlich, dass jeder hier zu ihnen steht. Ich glaube, das Beste ist, sie spannen erst mal aus. Ein paar Tage Urlaub, bleiben sie zu Haus. Sie wissen ja, die Leute glauben gleich alles, nur weil es in der Zeitung steht. Er holte Hut und Mantel, wankte aus dem Raum. Nein, das war Wirklichkeit, das war kein böser Traum. Wer denkt sich sowas aus wie das, was in der Zeitung steht? Er rief den Fahrstuhl, stieg ein und gleich wieder aus. Nein, er ging doch wohl besser durch das Treppenhaus. Da wird ihn keiner sehen, der wüsste, was in der Zeitung steht. Er würde durch die Tiefgarage gehen, er war zu Fuß, der Pförtner würde ihn nicht sehen. Der wusste immer ganz genau, was in der Zeitung steht. Er stolperte die Wagenauffahrt rauf, sah den Rücken des Pförtners, das Tor war auf. Das klebt wie Pech an dir, das wirst du nie mehr los, was in der Zeitung steht. Was in der Zeitung steht. Was in der Zeitung steht. Was in der Zeitung steht. Was in der Zeitung steht. Was in der Zeitung steht. Er eilte zur U-Bahn-Station, jetzt wüssten es die Nachbarn schon. Jetzt war es im ganzen Ort herum, was in der Zeitung steht. Solange die Kinder in der Schule waren, solange würden sie es vielleicht nicht erfahren. Aber irgendwer hat ihnen längst erzählt, was in der Zeitung steht. Er wich den Leuten auf dem Bahnsteig aus, ihm schien, die Blicke aller richteten sich nur auf ihn. Der Mann im Kiosk da, der wusste Wort für Wort, was in der Zeitung steht. Wie eine Welle war's, die über ihn zusammenschlug, wie die Erlösung kam, der Vorortszug. Du wirst nie mehr ganz frei, das hängt dir ewig an, was in der Zeitung steht. Was wollen Sie eigentlich? Fragte der Redakteur. Verantwortung, Mann, wenn ich das schon höre. Die Leute müssen halt nicht gleich alles glauben, nur weil es in der Zeitung steht. Na schön, so eine Verwechslung kann schon mal passieren. Da kannst du noch so sorgfältig recherchieren. Mann, was glauben Sie, was Tag für ein Unfug in der Zeitung steht? Ja, sagte der Chef vom Dienst, das ist wirklich zu dumm. Aber ehrlich, man bringt sich doch nicht gleich um, nur weil mal aus Versehen was in der Zeitung steht. Die Gegendarstellung erschien am Abend schon. 5 Zeilen mit dem Bedauern der Redaktion. Aber Hand aufs Herz, wer liest, was so klein in der Zeitung steht? Esbesteck. Aus den Abgründen des Humors und den Abgründen der Musikalität, Reinhard May, was in der Zeitung steht, kommen wir jetzt zu den Rolling Stones und Yesterday's Papers. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. After this time I finally learned, after the pain and hurt, after all this, what have I achieved? I realized it's time to leave. Rolling Stones, zu denen haben wir nachher auch noch Fake News, aber jetzt geht es erstmal weiter. Radio Marabu gefälschten Nachrichten. Radio Marabu Fake News. Mit Göbel. Britische Geheimdienste berichten unter Berufung auf nordkoreanische Überläufer, dass Nordkorea nicht über Atom- und andere Waffensysteme verfügt. Die einzigen im Land erhältlichen Waffen sind Essstäbchen, die im Unterschied zu den Nachbarländern nicht in Holz, sondern in Metall angefertigt werden. Radio Marabu gefälschten Nachrichten. 61,50. Marabu auf Kurzwelle. Kurzwelle. Thank you. outside their lives go on much faster. Oh, keep on guessing, we'll keep living in the Rick, Jeff Rutan, da gibt es auch eine kleine Überleitung zu Fake News, zumindest für alle die, die die LP noch kennen, das Plattencover. Thick as a Brick ist eine legendäre Jeff Rutan-Platte von 1972 und das Originalcover war damals in eine Zeitung eingebettet, also eine richtige Zeitung. Der St. Cleve Chronicle nannte sich das Ganze, herausgegeben natürlich von Jeff Rotal. Und die Story darin ist eine echte klassische Fake News im wahrsten Sinne. Da dreht es nämlich darum, dass der Text von Thick as a Brick, des Konzeptalbums, von einem 8-jährigen Jungen namens Jared Bostock verfasst worden ist. Und der dafür auch einen Preis gewonnen hat. Die Jury hat ihn dann aber wegen der Obszönität des Textes diesen Preis wieder aberkannt. Und Ian Anderson hat die ganze Story mit Jared Bostock zum Teil auch nochmal in seinem Album von 2014 Homo Erraticus aufgegriffen. Wir kommen jetzt hier im Marabu Flashback zu einer anderen Zeitung, zum National Express, besungen von Divine Comedy. Marabu Flashback zum Thema Fake News. Das war Divine Comedy National Express. Radio Marabu Fake News. Radio Marabu gefälschten Nachrichten. Mit Göbel. Wissenschaftler der Berliner Humboldt-Universität bestätigen, dass die vor 100 Jahren proklamierte sozialistische Oktoberrevolution nur ein Turn- und Segelfest war. Die sogenannte Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten haben somit rechtmäßig nie existiert. Deutschland könnte nun zum Beispiel die unter polnischer Verwaltung stehenden Ostgebiete zurückfordern. Regierungssprecher Seibert von der ZDF weist dieses mit dem Hinweis zurück, mit den bestehenden Verträgen seien diese Länder tief genug in unser Wertesystem eingebunden. Kein Flashback ohne Bowie? Oder vielleicht doch, entscheidet selbst. Thank you. Ja, und für alle Bowie-Fans, die sich vielleicht jetzt gerade gefragt haben, was das war, hier kurz die Aufklärung. Das war Mike Garson, ein Musiker, mit dem David Bowie vor allem in den 70er Jahren zusammengearbeitet hat. Er hat 2011 ein Klavieralbum mit Bowie-Variationen veröffentlicht und von diesem Album stammte das Stück, das wir soeben gehört haben, Heroes. Das ist von einer Dreierbox, die in Mexiko produziert wurde. Und der Vertreiber dieser Box wurde jetzt wahrscheinlich nach Amerika ausgeliefert, an Amerika ausgeliefert. Und wir alle wissen jetzt auch, warum Donald Trump eine Mauer bauen will zu Mexiko. Und wir haben weitere Fake News. Radio Marabu Fake News. Radio Marabu gefälschten Nachrichten. Mit Göbel. Der 1976 in die DDR-Liedermacherszene eingebürgerte Udo Magister veröffentlicht nun seine Erinnerungen. Nach einem 1976 in Leipzig veranstalteten Konzert wurde ihm die Staatsbürgerschaft in der DDR sowie die Eingliederung als Profi lebenslang gewährt. Magister spielte bereits mit Hannelore Kohl im Kindergarten. Wir kommen nun zur Rubrik Brecht hat Recht. Ich gebe ab an Fischer. Gefahren beim Sagen der Wahrheit. Der Komponist Hans E. besuchte Herrn B. in der amerikanischen Filmstadt H. und erzählte, ein bekannter Filmregisseur habe ihm wütend gesagt, er wolle nie mehr mit Herrn B. zusammenarbeiten. Erstaunt sagte Herr B., das verstehe ich nicht, er war bei mir und ich habe ihm lediglich die Wahrheit gesagt. Der Komponist Hans E. fragte kopfnickend, aber wie laut? Diese Geschichte passt ganz gut, sie ist nämlich aus dem Band Geschichten vom Herrn B., also nicht direkt eine Dichtung von Brecht, aber da sind so Anekdoten über Brecht drin. Heute hier bei unserem Flashback mit Fischer und Göbel. Brecht hat Recht. Jetzt machen wir weiter mit Rio R. Alles Lüge. Und wir wissen ja alle, Rio R. wurde von der berühmten Musikjournalistin und Promoterin Claudia Roth zum Weltstar gemacht in den 70er Jahren. New York, Wien, Hamburg. Er hat sie aufgerollt. Die Welt. Alles Lüge. Über 300 Tage in nur 52 Wochen schafft. Es ist wahr, dass das Ausland viel mehr Ausländer als Deutsche hat. Es ist wahr, dass die Sonne nicht um die Erde und der Mond nicht um den Fußball kreist. Es ist wahr, dass der Gründer von New York nicht Camille oder Campbell, sondern Stuyvesant heißt. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber sonst, alles Lüge, alles Lüge, alles Lüge, alles Lüge. Es ist wahr, die meisten Menschen wollen nicht in Dortmund leben, sondern essen. Es ist wahr, dass die Kühe das Gras nicht rauchen, sondern fressen. Es ist wahr, dass Hamburg nicht die Hauptstadt von McDonald's ist. Es ist wahr, dass der Papst zwar die Pille nicht nimmt, aber trotzdem keine Kinder kriegt. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber sonst, alles Lüge, alles Lüge, alles Lüge, alles Lüge. Selbst wenn du mich fragst, ob ich dich liebe, und ich sag ja, weiß ich manchmal nicht genau. Ist das eine Lüge oder wahr? Weil ich auch gar nicht mehr weiß, was ist das Liebe? Liegt der Papa sein Auto, liegt die Mama im Kaffee? Liegt das Baby seine Windeln, wie der Weihnachtsmann den steht? Lieben Kinder Schokolade, wie die Hausfrau den Herd? Oder ist da mehr? Oder ist da mehr? Oder ist das, oder ist das, oder ist das, oder ist das alles Lüge? Alles Lüge! Alles Lüge! Alles Lüge! Im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel geht es um Fake News und da gehören die Lügen natürlich auch dazu von Rio Reiser. Der Billboard, das amerikanische Musikmagazin, hat mal eine Hitliste aufgestellt mit Songs über Lügen. Aus dieser spielen wir 3 Tracks aus den Top 10. Die Eagles mit Lying Eyes, Fleetwood Mac mit Little Lies und Michelle mit No More Lies. Aber zuvor zurück zu den News. Radio Marabu Fake News. Radio Marabu gefälschten Nachrichten. Mit Göbel. Aufgrund der dauerhaften Erdabkühlung kommt es im Winter 2017 zu katastrophalen Zuständen in Mitteldeutschland. Teilweise bis zu 25 cm Neuschnee in den Kammlagen der Mittelgebirge legten den Verkehr lahm. Umweltforscher fordern, den Treibhausgasausstoß drastisch zu erhöhen. Der Volkswagen-Konzern arbeitet fieberhaft an Kraftfahrzeugen mit erhöhtem Schadstoffausstoß. Arabo. Herself a strong one and

Alternative music. Hello, hello. What's your only girl? Girl, I think about. You're the only girl for me. Girl, I think about. You're special. No, I love you. No, I love you. You love me, and I think that is true. But every night my girlfriend tells me I should watch you. Now I say I trust you, but I want you to know. Want you to know. I'm not a sucker. She likes, she knows this girl, Pinocchio. So no one believe me, and you know I try. All right, baby, no more lies. Die Eagles, Fleetwood Mac und Michelle, unsere Lügenplatten auf Radio Marabu. Gleich kommen noch weitere, aber das beste Wort der letzten Fake News mit Göbel war dieses. Treibhausgasausstoß. Radio Marabu Fake News. Mit Göbel. Nach Gambia weigert sich nun auch der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama, seinen Posten zu räumen. Gemeinsam mit Hillary Clinton hält er das Weiße Haus besetzt. Amtsinhaber Donald Trump kommentierte via Twitter, Obama könne gern in dem Bungalow in Washington bleiben, er residiere im Trump Tower in New York. While you but I never did. No, I never did. Creepy lies. Lies. Thought I read the message in your eyes, but I was too caught up in your web of lies. Someone calls at the strangest of times, and I swear I hear a man's voice on the Flashback zum Thema Fake News waren das die Lügen, Lies von Jonathan Butler. Und mehr News sofort. Radio Marabu gefälschten Nachrichten. Radio Marabu Fake News. Mit Göbel. Die letzte Wahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist laut CIA-Angaben auf aktives Agieren des russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich zurückzuführen. Wie weitere Geheimdienste mutmaßen, hat Putin in seinem persönlichen Hack-Programm, ein Apple-Modell, Angela Merkel mit Sarah Wagenknecht verwechselt. Die Linke beansprucht nun Merkels Kanzlerschaft. Merkel und Putin schweigen gemeinsam bei der letzten Wannsee-Konferenz zur Lösung der Ukraine-Krise. Jetzt kommen wir zum Thema Fake Plastic Trees. Sehr beliebt, besonders zur Weihnachtszeit. Ich habe so ein künstliches Gesträuch, so ein Bäumchen auch. Praktisch, nadelt nicht, wird dann wieder in die Tüte gesteckt und gut ist. Und hält ein Leben lang, so wie die Musik von Radiohead. Wie haben wir das hingekriegt? Sehr gut, sehr gut. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plant. That you bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. Who wears a rug? Who wears a rug? Around passing out. The words in my mouth. Flashback, das war er, der Flashback zu den Fake News. Es hat uns großen Spaß gemacht. Kleine Lügen sind doch was Schönes, das singt zum Schluss auch Max Rabe. Aber wir haben zuvor noch eine. Radio Marabu gefälschten Nachrichten. Radio Marabu Fake News. Mit Göbel. Der britische Musiker Keith Richards warb zum Ende des Jahres via Facebook mit Bildern wie "Ich habe 2016 überlebt". Diese Bilder stellten sich nun als Fälschung heraus. Der Gitarrist der Rolling Stones verstarb im November 2016, kurz vor Vollendung seines 73. Lebensjahres. Recherchiert haben wir für diesen Fake News Flashback auch zum Thema die Auschwitz-Lüge und feststellen müssen, es ist keine Lüge. Du fragst mich, Schatz, bin ich zu dick? Nein, prima, sag ich, alles schick. Du fragst mich, Schatz, hat's denn geschmeckt? Ich sage, lecker, war perfekt. Hast du die Gundula geküsst? Ich weiß doch gar nicht, wer das ist. Ich sag, ich flieg auf die Seychellen. Dabei fahr ich nur nach Neukölln. Kleine Lügen tun nicht weh. Kleine Lügen sind wie Honig im Tee, wie ein Sahne-Baiser, und sie machen das Leben leichter. Kleine Lügen sind fast wahr, wenn sie gut sind, sind sie unbezahlbar, bedeuten keine Gefahr, und sie machen das Leben reicher. Glaub mir, das Geld ist unterwegs, sogar mit Zinsen, ich beleg's. Ich stell mich vorn am Schalter an und sage, hallo, ich bin dran. Der Doktor fragt mich, trinken Sie? Ich sage, nein, ist noch zu früh. Hat mich gefreut, es war sehr schön. Ich würde sie gerne wiedersehen. Kleine Lügen tun nicht weh. Kleine Lügen sind wie Honig im Tee, wie ein Sahne-Baiser, und sie machen das Leben leichter. Kleine Lügen sind fast wahr. Wenn sie gut sind, sind sie unbezahlbar. Bedeuten keine Gefahr, und sie machen das Leben.